den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK, die zweite Stunde. Hier geht's weiter mit den natürlich Konzerttipps für die kommende Woche. Was läuft hier in den Hamburger Clubs? Ich bin ziemlich erstaunt. Es geht schon ganz scharf auf Weihnachten zu und trotzdem ist noch richtig viel los. Diese Woche hätte ich gar nicht erwartet. La Rue zum Beispiel hörten wir gerade eben. Ellie Jackson war ja das Sternchen von 0 auf 100 in England und da hat das Ganze vor, weiß ich gar nicht, 4 Jahren, als, glaube ich, damals ihr Debütalbum La Rue erschien. Da war noch gerade der eben gehörte Song, der hieß, ich muss aber nachschauen, Colorless Color. Genau, inzwischen hat sie eine neue Platte veröffentlicht, Trouble in Paradise. Ich glaube, da hat kein Haar mehr so richtig nachgekräht. Ich habe sie auch nicht angehört, weil mich das echt nicht mehr interessiert. La Rue spielt live am Dienstag, den 9. Dezember im Mojo Club. Dann geht's weiter mit Mittwoch, den 10.12. Marcel Gein, ein Songwriter, der demnächst eine Platte veröffentlicht auf dem Hamburger Label Tapete Records und hier schon mal mit seiner neuen Single Fassade. Er spielt live am Mittwoch in der Hanseplatte. Die Koffer stehen bereit und die Pläne sind gemacht. Noch schnell mal alles prüfen, hast du es alles gut durchdacht? Denn draußen wächst das Unkraut längst die Fassade hoch und verdeckt das Stückchen Farbe hoffnungslos und groß. Du bist der Grund. Der Grund, warum das alles hier passiert. Du bist der Grund, du bist der Grund, warum das alles hier passiert, warum das alles hier. Es könnte dir besser gehen, doch die Gewohnheit hält dich auf. Die festgefahrenen Muster und der Garten hinterm Haus. Viel zu lange schon steckst du in diesem Trott, verbaust dir alle Wege, siehst die Dinge zu verkauft. Du bist der Grund, du bist der Grund, warum das alles hier passiert. Du bist der Grund, du bist der Grund, warum das alles hier passiert, warum das alles hier. Marcel Gein hörten wir mit Fassade. Er veröffentlicht demnächst, glaube ich, sein Album auch dazu. Ihr könnt ihn schon mal live erleben. Am Mittwoch, den 10. Dezember, spielt er in der Hanseplatte, dem Plattenladen hier im Karo-Viertel. Und ich weiß gar nicht, wann das losgeht. Müsst ihr mal auf der Homepage gucken von dem Geschäft. Da werdet ihr sicherlich mehr Infos zu finden. Dann ist Olivia Pedroli zu Gast in der Prinzenbar am Mittwoch. Sie kommt aus der Schweiz, hat gerade eben mit A Thin Line ihr 4. Album veröffentlicht, allerdings aufgenommen in Island das Ganze. Und wir hören von eben diesem Album ein Stück. Das heißt This Is Where It Starts. She dances and plays all alone to feed her trust and become what she seemed to forget. is where it starts, where the beast takes off a new emotion. This is where it starts, where the least move brings a new reaction. This is where it starts, where the beast longs for a new direction. This is where she starts to see and meet her other part. This is where it starts, where the leaves move brings a new reaction. This is where it starts, where the bees looks for a new direction. This is where she starts, you see and me through all the part. And soon she stands up and waits for this part. This is where she starts to let a beast take over new emotion. This is where she starts to see and meet her other part. Olivia Pedroli mit This is where it starts. Ihr könnt sie live erleben in der Prinzenbar. Dort tritt sie auf am Mittwoch, den 10. Dezember. Am Donnerstag sind Metronomy zu Gast und spielen im Docks. Die Band ist ja seit ihrem Album The English Riviera ziemlich bekannt und in aller Munde und auch ziemlich erfolgreich. Inzwischen haben sie auch eine neue Platte veröffentlicht im letzten Jahr. Titel war Love Letter, genau, und hiervon auch ein Song, der da heißt Reservoir. Sailed real fine. Reservoir, das waren Metronomy, die könnt ihr live erleben im Docks. Da geht's ja vielleicht auch ein bisschen partymäßiger zu. Sie haben ja auch einige schmissigere Songs im Programm und das Ganze dann live am 11. Dezember, Donnerstag, Metronomy. I Am Oak sind auch zu Gast. Die Band kommt aus Utrecht, aus Holland und spielt im Molotow. Ebenfalls Donnerstag, hier kommen sie mit dem Song Boulders. Now I'm thinking back to when the boulder started rolling. I am there on a ridge near the shoulder of the road, growing old and dumb. And the cradle, it creased my bones. Like 'em or don't. And I would grow old and dumb. Grow old and dumb. Grow grow old and dumb. Grow old and dumb. Grow old and dumb. Grow old and dumb. Grow old and dumb. Grow old and das war der Song Boulders von I Am Oak, Musik aus Holland und die Band könnt ihr erleben live im Molotow und zwar am Donnerstag, den 11.12. Am gleichen Tag sind Two Tangled aus Belgien zu Gast in der Hasenschaukel. Die Band hat ja, wenn ich mir die so anhöre, immer so einen leichten Bezug zu den Ravonettes. Auch dort geht's mit Boy-Girl-Vocals zu und auch sie sind zu zweit auf der Bühne und da gibt's schon einige auch musikalische Übereinstimmungen. Hier kommen sie mit Lust for Blood, Two Tangled. Hey, kill the rest of your dog. Hey! Too Tangled hörten wir gerade mit Lust for Blood. Das Ganze vom aktuellen Album Stay Restless. Und ja, wer restless ist, wer ruhelos ist, kann sich gerne live anschauen. Am 11. Dezember, das ist der Donnerstag, spielen Too Tangled im Grünen Jäger. Dann geht's weiter mit Freitag, 12.12. Da spielt Nils Frevert im Mojo Club. Der Hamburger Junge hat ja gerade eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel Paradies der Gefälschten. Wie geht das noch irgendwie weiter? Ich hab's nicht so genau im Kopf. Aber hier ist mal ein Track davon und zwar mit dem Titel Loch in Atmosphäre. Und ja, das Ganze dann live im Mojo Club. Nils Frevert nächsten Freitag. Ziehst dir wirklich jeden Schuh an, der da liegt am Wegesrand. Stellst nach einer Weile fest, dass du hinkst, denn du trägst ja nur ein. Ich finde, du bist zu streng mit dir. Und wenn es das nur wäre, nenn die Gründe, denn du bist doch nicht das Loch in der Atmosphäre. Gehst du jedem Gedanken nach, bis in den entlegensten Gang. Und wenn ein Windzug deine Fackel löscht, merkst du erst, du stehst im Dunkeln da. Ich finde, du bist zu streng mit dir. Wenn es das nur wäre, nenn die Gründe, denn du bist doch nicht das Loch in der Atmosphäre. Stand in der Zeitung, es war nur eine kurze Nachricht. Hab gehörte Selbstgespräche dürfen nicht verwendet werden vor Gericht. Und du sagst, ich war noch nicht mal vorgeladen, bin ja nur Zeuge der Stereoanlage. Ich finde, du bist zu streng mit dir. Und wenn es das nur wäre, nenn die Gründe, denn du bist doch nicht das Loch in der Atmosphäre. Nils Frevert, das Loch in der Atmosphäre, der Song natürlich vom neuesten Album Paradies der gefälschten Dinge. Der Hamburger Jung spielt und hat natürlich ein Heimspiel am Freitag, den 12. Dezember im Mojo Club. Toller Songwriter mit tollen Songs und auf jeden Fall auch ein Konzert, was sicherlich ganz, ganz spannend werden wird. Spannend wird es auch, wenn die Loop Troop Rockers auftreten und zwar ebenfalls am Freitag im Übel und Gefährlich. Die Band kommt aus Schweden und hat gerade eben eine neue Platte veröffentlicht, Naked Sweets, betitelt Hier kommt ihr Song, Another Love Song. Yeah. Huh. If it wasn't for the fact that the world's fucked up, then I think just maybe I sing another love song for you, baby. If it wasn't for the fact that the world's fucked up. up and I feel so blue. I sing another love song just for you. If it wasn't for the fact that our current foreign minister called Bill has built a fortune off of genocide, and if it wasn't for the fact that everything is lies and that the blind lead the blind towards the finish line, maybe I wouldn't be so worried about the fact that there's no indignation in the nation, no protests against a grotesque situation. Only thing people complain about is immigration. Only thing I'm thinking about is the time I'm wasting. I should be writing rhymes about how amazing you look and you touch and you smile and you feel. Maybe I'll do it tomorrow. Maybe I will do it tomorrow. If the world seems brighter than today. Yeah, maybe I will do it tomorrow. But until then I stay. If it wasn't for the fact that the world's fucked up, then I think just maybe, maybe. I'll sing another love song for you, baby. If it wasn't for the fact that the world's fucked up and I feel so blue, I'd sing another love song just for you. Yo, if it wasn't for our daughter getting fed up already with a different set of rules for the boys in the class, and your girl telling us our last year was heavy, right. Never got that many death threats in the past. She's a Muslim in the media, a woman with a voice. We are crippled by hate, leaving the youth with no choice but to ride in frustration. Who listens to the poor unless they shoot up the police station, calling out for war and still get the blame in the end? If it wasn't for next election, I'd sing for you again. But with Nazis round the corner, gunshots on our street, we both awaken night losing our sleep. And I know you feel the same way, working for more than just a payday. You go get them, I'm proud of you, my love, my best friend. We back at it again, all I can say. If it wasn't for the fact that the world's fucked up, then I think just maybe I'd sing another love song for you, baby. If it wasn't for the fact that the world's fucked up and I feel so blue, I sing another love song just for you. Because I'm really a romantic philanthropist, and you bring out the best in me. But sometimes history just gets the best of me, especially when I see that we ain't learning nothing from it. Repeating stupidity, it's just so much that I can stomach. I really didn't want it, but I gotta speak upon it. I can act like I don't see the world and agree to run it. Besides, I wouldn't be able to look you in your beautiful eyes if I didn't confront it. I wouldn't be able to look myself in the mirror if I saw it and I didn't speak out against state terror. And let me get ahead of myself to tell you this. Wouldn't be able to look into the eyes of my future kids, even if we just met. But baby, admit it, our DNA would be a perfect fit. Let's hurry up before they buy the patent for it and criminalize our lives. Let me sing the chorus to go. If it wasn't for the fact that the world's fucked up, then I think just maybe I sing another love song for you, baby. If it wasn't for the fact that the world's fucked up and I feel so blue, I sing another love song just for you. Maybe I do it tomorrow. Maybe I do it tomorrow. But until then I say, if it wasn't for the fact that the world's fucked up. Das waren die Loop Troop Rockers. Der Name ist ein bisschen verwirrend, weil mit Rockmusik haben die Loop Troop Rockers überhaupt nichts zu tun. Ihre Musik ist eher so eine Mischung aus, weiß ich nicht, Hip-Hop, Soul, Elektronik. So in keine richtige Schublade passt das Quartett aus Schweden rein. Aber sie haben auch ganz viel Ohrwurm-Charakter, wie wir gerade eben bei Another Love Song hören konnten. Sie haben gerade mit Naked Sweets ein neues Album veröffentlicht, was die Band wieder so ein bisschen ins Rampenlicht trägt, weil sie waren schon so ein bisschen vergessen. Letzte Platten liegen auch schon ein paar Jahre zurück. Es gab auch mal eine, die nur auf Schwedisch veröffentlicht wurde und hierzu dann, glaube ich, gar nicht mal erhältlich war. Und ja, die Band gibt es auch schon seit über 20 Jahren. Erstaunlich, erstaunlich. Und sie spielen live am Freitag, den 12.12. im Übel und Gefährlich. Das Ganze ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday. So ist wirklich eine Band, die echt viel Spaß macht, die auf ihrer neuen Platte und live wahrscheinlich auch das richtig gut rüberbringen kann. Ein weiterer Track von ihnen hier mit Beautiful Mistake. It's a such a good thing, big thing, beautiful, beautiful. I heard somebody mumbling, concentrate. Couldn't really tell what something about my grades. Hey, chill, I'm checking out this new cassette. And I'm busy doodling graph for my school desk. Daydreaming in every class I took, cause my heroes wasn't none of your books. I read every letter on the album cover, study every part of it cause that's my culture. Look up to all the older writers, mixed colors, they don't teach that in science. And they know nothing but determination, like hiding for hours in the cold at the central station. What a beautiful mistake, cause I would do the same one today. Ha, with all the highs and lows, never want it different no matter how it goes. What a beautiful mistake, I'm so happy that we made it. What a beautiful mistake. It's such a good thing, big thing, beautiful, beautiful, beautiful. What a beautiful mistake. I'm so happy that we made it. What a beautiful mistake. It's such a good thing, big thing, beautiful, beautiful. I never wanted undone, never wanted unsung. Ain't tryna live like I never once was young. They used to tell me that I was straight up dumb, cause I always question how the world was run. They were like, listen up, son, patronized and full of fucking assumptions. Never stop my eruption. If you feel me, bust blanks now, bam bam. I was listening to Wu-Tang. Snoop Dogg ain't nothing but a loop trick thing. Reggie over top town for some action. EPMD, sup, what you say? Never did what I was supposed to. Always dissing what I was supposed to. Did it the wrong way and did it our way. And to this day, they still say loop troop those fools. What a beautiful mistake. I'm so happy that we made it. What a beautiful mistake. It's such a good thing, big thing. Beautiful, beautiful. What a beautiful mistake. I'm so happy that we made it. What a beautiful mistake. It's all love from beginning to the end. What is what's not meant to be. But beautiful mistakes were made, fortunately. You probably tell the story better than me. I don't remember details, well, obviously. It was hazy those days and my memory's blurred. They would say it to our face, this is not how it works. Quit school, nothing I regret. Met Jason's sister, best strong move yet. Till death do his part, till we run out of road. And David Slade a lot, set the highest goals. And end up somewhere else, still feel like success. No game plan here, see what happens next. Not smart enough, don't wanna be. We can fuck shit up, rewrite history. I believe in legacies are built on days like these. Take a picture, please, two fingers, peace. What a beautiful mistake. I'm so happy that we made it. What a beautiful mistake. Gotta be thankful, so thank you. It's a beautiful, beautiful mistake. I'm so happy that we made it. What a beautiful mistake. It's such a good thing, big thing, beautiful, beautiful. Such a good thing, big thing, beautiful, beautiful, beautiful. What a beautiful mistake. I'm so happy that we made it. What a beautiful mistake. It's all love from beginning to the end. From beginning to the end. We've been through ups and downs, downs and downs. Downs and downs, downs and downs. So many killers at the same time now. It's ich würde eher sagen Beautiful Music statt Beautiful Mistake, aber ja, so dieser Song gerade eben, der Titel von den Loop Troop Rockers aus Schweden. Die Band spielt live am Freitag, den 12. Dezember im Übel und Gefährlich. Das wird eine große Party, deshalb auch Konzerttipp der Woche an dieser Stelle von eurer Lieblingsradiosendung, natürlich vom Sunday Service. Ebenfalls am Freitag spielen Thus Olds in der Hasenschaukel, ein Duo bestehend aus einer Dame namens Erika, die kommt aus Schweden, und ein Herr namens Simon, der kommt aus Kanada. Die beiden heißen Angel mit Nachnamen und ich schätze mal, der kommt dann eher vom kanadischen Part. Die sind verheiratet und machen zusammen Musik als Thus Olds. TH heute, nicht mal so leicht mit meiner Zunge. Aber egal, Thus Olds spielen in der Hasenschaukel am Freitag, auch den 12. Dezember. Hier kommen sie mit How in My Bones. I'd already slipped my ego mouth, and I know. Buzz Olds hörten wir mit ihrem Song How in My Bones. Die Band spielt live in der Hasenschaukel und zwar am Freitag, den 12. Dezember. Auch der letzte Tipp ist für unseren kleinen Lieblingsladen in der Silbersackstraße und zwar am Samstag, den 13. Dezember, gibt es dort was zu feiern. 10 Jahre Hasenschaukel nämlich und live treten auf The Burning Hell. Die kommen aus Kanada und von ihrem letzten Album Pitbull hier der Song Amateur Rappers. From biblical Babylon to modern Scientology, the problem with cults, at least according to me, is that it's so hard to see the purpose, meaning, or point in them. And they're never any fun, but still, people keep joining them. If I was a cult leader, my cult would be wicked. We'd find a jam to kick out, and then we'd just kick it. We'd wear the coolest cult robes, and then we'd disrobe each other. We'd never shave our heads or call each other sister and brother. When the compound's rocking, don't come knocking, don't come banging or rattling, cause we're busy getting busy or just casually rap battling. Drinking cult Kool-Aid straight, a little water, no rocks. You know that I'll drink it too when it's time to kick off, because my body is mortal, but my rhymes are unkillable. Look at me slide through this song with all its diphthongs and syllables. My lips are quick, it's a slick trick, I got mad skills. It's not making me rich, but hey, it pays the bills. It's true, cross my heart, this is a work of nonfiction, so don't fall apart when I whip out my diction. Cause I write all my songs while listening to the Wu-Tang Clan. I learned some tricks from ODB and Method Man. When I'm not rhyming, trying to find time to unwind with the classics of comedy. Though I know those jokes are lame or sick or just downright vomiting. But the shiniest apples have the slimiest worms at their core. Don't bother to stop me if you've heard this one before. Is this old chestnut? Is this a real knee slapper? Inside every one of us is a comedian, a cult leader, and an amateur rapper. Got a good one for you. What's that? Knock knock. Who's there? Interrupting cow. Interrupting cow who? Moo. You see, the joke is the cow is always interrupting him. Never mind. I should maybe stick to dead baby jokes. They work every time. It says a lot that we've got lots of them about dead tots or toddlers. But when we see a live one, we don't kill it. We just kiss them or coddler. Now some of my best friends are moms and dads, and they may hate me, but isn't parenting the last refuge of the scoundrel? No, that's patriotism. Anyway, so I see a lot of people, first meeting them breeding like guppies. My heart goes all down and uppy when I see a little kitten or a little puppy. And I find my heart bursting with red heart-shaped confetti. And I think, maybe I'll get a dog. Then I go, nah, I'm not ready. I couldn't handle the responsibility. Where would I find the time to build my compound, my comedy career, my empire of rhyme? But then I think I'll need a dog if the nuclear holocaust comes. We'd wander the desolate planet, hide in deserted city slums. My dog would warn me, he'd bark if mutant cannibals were attacking us. We'd be bushwhacking, double backing in case those mutants were tracking us. Then we'd finally find refuge in an abandoned nursery school, and we'd be alone. I'd light a small fire and my dog would find and chew an unknown mystery bone. We'd wake up in the morning, starving, our lips blue and our ribs showing through, and I'd spy a pack of wild dog puppies and think of trapping just one or two. And my dog would look up at me with those big eyes all sad and gentle, and I'd be like, come on dog, it's the apocalypse, we can't get sentimental. But here's the cherry on the cake, here is the topper, the capper. Inside every one of us fakes beats the red heart of a mother, a father, a trapper, a cult leader, a comedian. Tja, mit einem Tusch geht's hier zu Ende bei, gerade eben gehört, die, na, Burning Hell natürlich mit ihrem Song Amateur Rappers. Ihr könnt sie ja rappen hören, wahrscheinlich in Ausnahmefällen, weil die machen eigentlich natürlich klassische Indie-Musik am Samstag, den 13. Dezember in der Hasenschaukel und das Ganze zum 10-jährigen Jubiläum des kleinen Ladens und Glückwunsch an dieser Stelle vom Sunday Service und Respekt dafür, dass ihr hoffentlich nochmal 10 Jahre weitermacht und tolle Konzerte veranstaltet und der Reeperbahn, dem Kiez, sag ich mal, noch eine der wenigen einzigen Rückzugsmöglichkeiten gibt für Subkultur, weil der Rest ist ja wirklich total grausam geworden. Reeperbahn mag man ja gar nicht mehr hingehen. Fast schlimmer als die Schanze, die ist ja auch, ich will jetzt nicht weiter hier ins Lamentieren fallen, sondern lieber Musik für euch auflegen, zum Beispiel von einer Band aus Lettland, die heißen Carnival Youth, haben gerade eben eine EP veröffentlicht im September, Never Have Enough heißt die, davon hören wir nochmal einen Song, der heißt Words Like Birds. Like Birds, das war Indie-Pop aus Lettland mit Carnival Youth, das Ganze von ihrer EP mit dem Titel Never Have Enough. Dieser Youth-Name in den Bandtiteln ist ja momentan relativ inflationär, gerade Carnival Youth. Als nächstes die East India Youth, das ist ein Projekt von einem Herren aus England, William Doyle heißt er. Und sein Album ist schon irgendwann im Frühjahr erschienen, aber jetzt gibt es nochmal so eine Deluxe-Version mit einer zweiten CD dabei, wo so ein Soundtrack-Klassiker, 20.000 Meilen unter dem Meer, also natürlich auf Englisch, nochmal vertont wurde von ihm in einem einzigen Track, der wirklich dann 56 Minuten lang ist. Muss man nicht hören, aber vom regulären Album nochmal ein Track, Dripping Down, hier kommt East India Youth. Around all of the concrete you love, these bills. Dripping Down, ein Song von East India Youth vom Album Totally Strive Forever. Jetzt auch erhältlich in der Deluxe-Version mit extra Material. Wer die Platte schon hat, kann darauf gerne verzichten. Alle anderen würde ich sowieso raten, dort mal unbedingt vorher reinzuhören, vor dem Blinden kaufen, weil die Platte schon ziemlich speziell ist, wie ich finde. Die nächste Band kommt aus Dänemark, The Bronson Brothers, machen Musik auch schon seit einiger Zeit, schon diverse Platten veröffentlicht, dort oben in Dänemark auch schon auf Rotation bei den entsprechenden Radiostationen und hier kommt ihr Song Jimmy, nein, wie heißt der? Jimbo in Me, die Bronson Brothers. bad way.